Sie hörten, wie der Osten Deutschland rettet, Lösungen für ein neues Miteinander, von Mario Chaya, gelesen von Robert Gregor Kühn. Das Buch erschien 2024 im Herder Verlag, die Hörbuchausgabe im Abbott Verlag, ein Imprint von RB Media. Vielen Dank, dass Sie ein RB Media-Hörer sind. Bis zum nächsten Mal.